ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Und wir gehen weiter bei unserer Hörsession mit 100 Hörspielen aus 100 Jahren. Mit einem wuchtigen Stück, das du uns gleich ein bisschen nahebringen wirst, Nora, nämlich Pisten von Penda Diouf. Mhm. Ja, 2010 ist Penda Diouf nach Namibia gereist. So eine Art Reise in ihre Kindheit, nicht wirklich. Sie ist selbst geboren in Dijon, das sagt sie auch mal in dem Stück, also sprich, sie spricht in diesem Stück. Penda Diouf ist eigentlich senegalesisch-ivorisch, lebt in Frankreich. Und sie reist nach Namibia ganz bewusst in das Land Frankie Fredericks, den sie seit Kindheitstagen eben verehrt. Und Sportler. Der genau die ersten olympischen Medaillen für die Heimat gewonnen hat. Und sie kontrastiert ihre Erfahrung als Reisende in dem Land und sich Erinnernde und diese Erinnerung Frankie Fredericks und seiner Bedeutung für Namibia mit ihren Erfahrungen als Kind, der Diskriminierung eben in Frankreich. Und ja, also es geht auch stark um Alltagsrassismus in Frankreich. Und ich glaube, das sollten wir dazu sagen, dass das Stück schon ziemlich viele Passagen enthält, die ja heftig sind und Menschen, die selber rassistische Erfahrungen gemacht haben und machen, ja, dass da sicherlich einiges losgeht im Kopf und im Körper. Mir als weißer Person ging das auch schon so beim Hören. Denn es ist ja der Versuch auch, die Geschichte in der Kolonie und die Geschichte in den Ländern der Kolonisatoren zu vernähen. Und für mich geht es auch darum, dass es trotz allem nicht verheilen kann oder nicht heilen kann. Ging es dir auch so? Ja, die vor allem auch, was man viel zu selten auch in unseren Geschichtsbüchern verankert und uns erzählt. In meiner Schulzeit habe ich nichts gehört. Ich bin in den 80er, 90er Jahren in die Schule gegangen und der Genozid an den Hereros und Namas, das war überhaupt kein Thema, das habe ich nie gehört. Ja. Es ist ein großes historisches Werk, hat man das Gefühl. Man hört Pisten und hat auch die Frage, Pisten sind Strecken, Routen, Wege. Abfahrten. Ja, genau. Es ist eine sehr schöne, sehr klare Beschreibung über eine riesige Düne, wie ein Sandkorn wandert. Und ich nehme auch an, dass eben das Bild des Sandkorns die Vergeblichkeit oder auch diese Kleinteiligkeit der menschlichen Erfahrung und Existenz im großen Spiel der Dinge ein Bild bietet, aber die Sandkörner weinen ja auch. Ja, dass sie eben wirklich die Erinnerung speichern. Ja. Also auch als Speichermedium eines Landes tauchen sie auf. Die Landschaft, die das speichert eben. Ja. Ich finde auch beeindruckend ein Porträt einer reisenden Frau, die in ihre Heimat geht und wahrscheinlich von den Leuten ganz klar vermeintlich erkannt wird als schwarze Frau, als jemand direkt aus dem Land, und sie selbst reist aber mit der Selbstverständlichkeit und dem Erfahren einer französischen Frau und fühlt sich in der einen wie in der anderen Welt nicht angekommen und daheim und versucht eben auch diese Unstimmigkeiten auszugleichen. Ja, und ich komme nochmal zurück auf dieses Vernähen, denn das ist ja was aus dem Stück kommt. Also es geht an einer Stelle, wird das auch genannt, Spalte, genäht. Vertiefung, Verletzung, Kratzer, Kluft, Riss. Dann gibt es das Bild dieses Fadens, der das vernäht. Aber die Frage für mich wirklich, können diese Wunden überhaupt vernäht werden? Und das ist das, was sie mit einer poetischen Präzision macht, aber eben auch mit aller Gewalt, die der Gegenstand mit sich bringt, bringt sie das auf das Tablett, sodass wir es hören können. Und das ist schmerzhaft. Und ich finde das, also ich bin ganz froh, dass es in diesem Podcast und in 100 Jahren Hörspielgeschichte einen Platz hat. Ja. Pisten von Penda Diouf. Ton ab. Prolog. Erinnerst du dich an die Dünen? Erinnerst du dich an die Dünen Namibias und an das Beben des Sandes,